1. Paulus erreicht Zunax derby und anschließend Lystra, wo einen jünger namens Timotheus traf, der Sohn einer gläubigen Judin und eins griechischen Vaters war. 2. Die christlichen Brüder in Lystra und Iconium sprachen sehr positiv über Timotheus und empfahlen ihn ausdrücklich für den Dienst. 3. Paulus entscheid, in als Begleiter mitzunehmen, und beschnitt in aus Rücksicht auf die dortigen Juden, die allgemein bekannt war, das sein Vater eingriech war. 4. Warend sie durch die verschiedenen Instadte reisten, übermittelten sie den Gläubigen die Beschluss, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgelegt worden waren. 5. Infolgedessen festigten sich die Gemeinden in ihrem Glauben und die Anzahl der Mitglieder nahm von Tag zu Tag stetig zu. 6. Sie durch quoten das Frigisch und Galatisch Land, die der Heilige Geist ihnen untersagte, die christlich Botschaft in der Provinz Asia zu verkünden. 7. Als sie die Grenz zu Mysien erreichten, bieb sich dichten sie nach Bithynien weiterzureisen, doch der Geist Jesu ließ dies nicht zu. 8. Daher zogen sie in Mysien vorbei und begaben sich hinunter in die Hafenstadt Troas. 9. In der Nacht hat Paulus ein Vision, in der ein Mann aus Makedonien vor ihm standend in instandig bat, herüberzukommen und ihnen zu helfen. 10. Aufgrund dieser Vision bereiteten wir unversuglich die Abreise nach Makedonien vor, die wir überzut waren, das Gott uns zur Verkündigung des Evangeliums gerufen hat. 11. Wir siegelten von Troas auf direktem Weg zur Insel Samothrake und erreichten am darauffolgenden Tag die Stadt Nepalis. 12. Von dort aus reisten wir nach Philippi, einer bedeutenden römischen Kolonie im ersten Bezirk von Makedonien, wo wir uns einige Tage aufhielten. 13. Am Sabbat suchten wir ein Gebetsstaat außerhalb des Stadttors und einem Fluss auf und begannen, mit den dort versammelten Frauen zu sprechen. 14. Ein gottesfürchtige Frau namens Lydia, ein Purpurhandlerin aus Thyatira, hort aufmerksam zu, woraufhin der Herr erhares für die Botschaft des Paulus aufnieht. 15. Nachdem sie und ihr Hausgenossen getauft worden waren, but sie uns instandig, in ihrem Haus zu bleiben, sofern wir sie als gläubig anerkannten. 16. Auf dem Weg zur Gebetsstadt begegnet uns ein Sklavin, die einen Wasigeist besaß und ihren Besitzen durch ihr Verhörsagen erheblichen Gewinn einbracht. 17. Sie folgte Paulus und uns und rief laut, dass dies Männer Diener des Höchsten Gott seien, die den Weg zur Rettung verkündeten. 18. Als sie dies überwältige Hinweg fortsetzt, befahl der Verraget Paulus dem Geist im Namen Jesu Christi, sie zu verlassen, was in derselben Stund gesche. 19. Die ihr Besitzer erkannten, dass ihr Aussicht auf weiteren Erwerb verloren war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie vor die Behörden auf den Marktplatz. 20. Sie führten sie den Stadtrichten vor und beschuldigten sie, als Juden erheblich Unruhe in der Stadt zu stiften. 21. Zudem behaupteten sie, die bei den Worden Brosch einführen, die für Roma weder rechtmäßig anzunehmen noch auszuben seien. 22. Die Mensch schloss sich dem Angriffen, woraufhin die Stadtrichter den Befehl gaben, ihnen die Kleider abzureißen und sie mit Stocken zu schlagen. 23. Nachdem man ihnen viel Schlag zugefügt hat, warf man sie ins Gefängnis und wies den Aufseherin, sie unter strengster Bewachung festzuhalten. 24. Aufgrund dieser Anweisung sperrte sie in die innerste Zelle und spannte ihr fast zur Sicherheit in einen holzernen Block ein. 25. Gegen Mitternacht betieten Paulus und Silas und sangen Loblieder für Gott, waren die anderen Gefangenen in ihnen aufmerksam zu horten. 26. Plötzlich erschüttert ein gewaltiges Erdbeben die Grundmauern des Gefängnisses, wo durch sich Alturen aufnieten und die Fesseln sämtlicher Gefangenen abfielen. 27. Als der Gefängniswärter erwacht und die offenen Türen sah, wollte sich mit dem Schwert das Leben nehmen, die die Flucht der Gefangenen vermutet. 28. Paulus rief jedoch mit lauter Stimme. Soll sich kein Lied Anton, D.A.S.I.E. al noch volzalig anwesend sein. 29. Der Water verlangte nach Licht, alte in Diesel und warf sich sitten vor Paulus und Silas nieder. 30. Erfuhrte sie nach draußen und fragte sie Volivers Weiflung, was a ton mus, im geritet zu werden. 31. Sie antworteten ihm, das und sein gesamtes Haus geritet werden, wenn sie an den Herrn Jesus glaubten. 32. Daraufhin verkündeten sie ihm und allen seinen Hausgenossen das Wort Gottes. 33. Noch in derselben Nachtstund reinigte er Wunden und ließ sich zusammen mit all seinen Angehörigen unversuglich taufen. 34. Anschließend führte er sie in seine Wohnung, bewirtet sie und jubelt mit seiner ganzen Familie über die neu gewonnene Gewissheit des Glaubens. 35. Bei Tagesanbruch sandten die Stadtrichter beamte mit der Anweisung, die bei den Männer umgehend freizulassen. 36. Der Gefängniswarte übermittelte Paulus dies Nachricht und forderte sie auf, das Gefängnis nun in Frieden zu verlassen. 37. Paulus jedoch entgegnet, das sie als römisch Bürger öffentlich und unerteil geschlagen worden und lente ein heimlich Entlassung entschieden ab. 38. Die beamten berichteten dies den Stadtrichten, die in groß Furcht gerieten, als sie erfuhren, das es sich bei den Gefangenen im Roma handelte. 39. Sie kamen persönlich, sich zu entschuldigen, führten sie hinaus und beten sie hoflich, die Stadt zu verlassen. 40. Nach ihrer Entlassung besuchten sie Lydia, ermutigten die dortigen Brüder ein letztes Mal und setzten anschließend ihr Reis fort.